er hat die Zahlen gesehen von der Schweineproduktion, ne, von dem Schweinekonsum. Ne, die gehen zurück. Ja, und er hat gefragt, ja, ich als Kaufmann kann es nicht nachvollziehen, dass die Kühe. Ein Leserbrief, ne? Leserbriefe schreiben. Ja. Das kann Horst ganz gut. Wir müssen sich natürlich ein bisschen Vegans for Future. Cool. Ja. Ah, okay. Wir haben noch Arriba. Wir haben Fridays for Future. Genau. Fridays for Future haben, Grüne Jugend haben, ein paar Grüne noch. Ja, dann haben wir. Ihr seid vom Klimabündnis oder wie kann man das sagen? Ja, Klimabündnis. Auf jeden Fall von Fuge und. Fuge, Klimabündnis. Und die Truppe von den Fridays. Genau. Okay. Also die Hammervereinigungen versuchen sich auch so ein bisschen zu vernetzen. Also, zähl nochmal eben auf, welche waren das alle? Ja, also Grüne Jugend, Hamm, Fridays for Future, Klimabündnis, Fuge, genau, und ja, das ist erstmal so für Hamm die Vereinigung. Und, Stopp Westfleisch ist quasi nicht nur in Hamm, aber auch Erkenschwil, Kreis Recklinghausen, seid ihr noch, Münsterland, also dort, wo halt Westfleisch auch großen Werke hat. Ja. Und der Sitz von Westfleisch ist ja in Münster, also der Hauptsitz. Hallo. Genau. Und die waren dabei. Kannst du nochmal aufzählen? Bielefeld? Animal Safe Bielefeld. Daher muss man aber schon Vegans for Future, Fridays for Future, Fuge, du berufst den Strich. Strich Klimabündnis haben. Leider kein, leider nicht. Weiß ich gar nicht, ne. Ich wüsste nicht, wer von Arriva ist. Aber das ist so Personalunion, die machen Animal Safe Bielefeld und Arriva. Ja. Ja. Ja, genau. Ja, die Sau rauslassen, ne? Ja, ja, es war gewöhnlich bedürftig. Aus meiner Sicht. Okay, super. Es war gewöhnlich bedürftig. Sowas einfallen lassen, das ist doch noch nicht gut. Ja, ja, ja. Ja, dann müssen wir das doch jetzt mal. Komm, wir trainieren mal. Komm mal, okay. Packen wir die alles. Wir gehen ein paar zu den Fahrradtüren. Wenn wir nichts tun, dann müssen wir uns nachher irgendwann vorwerfen, dass